Rudolf Braunburg, rätselhafte, merkwürdige und lächerliche Begebenheiten in der Luftfahrt. Spannende, merkwürdige und heitere Begebenheiten aus dem Bereich der Fliegerei gibt es mehr als täglich an Flugzeugen den Nordatlantik überquert. Doch insbesondere bei den dramatischen Zwischenfällen schreibt offensichtlich der eine Nichtfachmann vom anderen ab. Und wenn es um die Heiterkeit geht, dann werden wahrscheinlich von den gleichen Nichtfachleuten Gags arrangiert à la »Was machen Sie, wenn Sie abstürzen? Wir beten ein Vaterunser.« Die vorliegende Sammlung geht zurück auf interne Unfallberichte, wie sie entweder nur dem Verkehrspiloten zur Verfügung gestellt werden oder von einigen sehr sachlich recherchierenden Journalisten und Schriftstellern an die Öffentlichkeit getragen worden sind, oftmals zum Kummer der betroffenen Fluggesellschaften. Auch die Luftfahrtbundesämter einiger europäischer Länder haben ihr Schärflein zum Gelingen dieser Sammlung beigetragen. Insbesondere für den heiteren, nicht immer ganz ernstzunehmenden Teil sage ich allen Stewardessen Dank, die mich mehr als 20 Jahre lang an den diversen Bars der Luxushotels nach den Flügen mit ihren Erlebnissen und Gags amüsiert haben. Und schließlich habe ich eine nicht unbeträchtliche Anzahl der harmloseren Zwischenfälle selbst erlebt, so die elektronischen Störungen über dem Vorderen Orient oder beim Anflug auf Barcelona. Unfreiwillige Meisterleistungen. Schnell, schneller, zu schnell. Wer schon 1958 den Nordatlantik mit einem Jet statt mit einem Propellerflugzeug überquerte, gehörte zu den fortschrittlichsten Luftreisenden und stand prestigemäßig ganz oben auf der Leiter. Dieses erhebende Bewusstsein nützte freilich den Passagieren des Pan Am Boeing-Fluges von Europa nach Amerika wenig, die im Februar 1958 über Neufundland in einen scheußlichen Sturzflug gerieten. Die vierstrahlige Boeing 707 kam aus Paris und wollte nach New York. Vorn saßen außer dem Flugingenieur zwei Kapitäne. Als sich die Maschine Gander auf Neufundland näherte, verließ der Kommandant das Cockpit und widmete sich vorschriftsmäßig seinen Passagieren. Derartige Honneurs wünschten die Public Relations Abteilung der Airlines immer wieder. Ging während der Abwesenheit des Kapitäns im Cockpit etwas schief, so hielten sie ihn selbstverständlich für voll verantwortlich. Captain Lynch also, der verantwortliche Kommandant, hob sich aus dem linken Sitz, als die Treibeisfelder von Neufundland in Sicht kamen, um vorschriftsmäßig mit seinen Passagieren zu plaudern und sie auf das gewaltige Eispanorama hinzuweisen. Captain Peters blieb im Cockpit zusammen mit dem Ingenieur zurück und widmete sich seinen Schreibarbeiten und Flight-Log-Berichten, eine Tätigkeit, die jeden Piloten mehr beschäftigt als das simple Steuern. Eine Warnlampe blinkte auf, doch Peters bemerkte sie nicht. Die Bedeutung dieser Warnung war damals vielen noch nicht klar. Sie zeigte einen sogenannten Strömungsabriss an. Das Flugzeug hatte eine bestimmte Geschwindigkeitsgrenze unter- oder überschritten. Denn man wusste zwar, dass Flugzeuge, wenn sie zu langsam fliegen, in einen Low-Speed-Stall geraten, also abschmieren, doch dass auch bei Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit die Strömung abreißen konnte und zu einem High-Speed-Stall führte, war ein neues Phänomen der Jetfliegerei. Genau das passierte. Die Strömung riss ab. Das Flugzeug rüttelte wie ein bockender Araberhengst, kippte über die Fläche ab und ging in einen atemberaubenden Sturzflug über. In der Kabine brach das Chaos aus, kaum jemand angeschnallt. Captain Lynch ging zu Boden wie nach dem K.O.-Schlag eines Boxers. Taschen, Flaschen, Zeitungen, Gläser und Container wirbelten durch die Kabine. Auf allen Vieren kroch Lynch durch entsetzt schreiende Passagiere zurück ins Cockpit. Der Navigator, dessen Arbeit mit der Annäherung an die Küste erledigt war, half ihm in den Sitz. Als Lynch einen Blick auf den Fahrtmesser warf, schüttelte er ungläubig den Kopf. Doch die Alarmglocke, die plötzlich losschrillte, bestätigte seine Beobachtung. Die Boeing hatte die Schallmauer durchbrochen. Gleichzeitig spulte der Höhenmesser rasend seine Zahlenwerte ab. 14.000, 12.500, 10.000 Fuß. Die Boeing war für die Maximalgeschwindigkeit bis Mach 0,9 ausgelegt, nicht für Überschallspeeds von Mach 1,05. Noch immer brach sie nicht auseinander. Kein Triebwerk montierte ab, schon gar nicht eine ganze Fläche. Doch was würde passieren, wenn er sie aus dem rasenden Sturzflug herausziehen und abfangen würde? Die schroffe Fels- und Seelandschaft stürzte auf ihn zu, knappe 3000 Meter noch bis zum Aufschlag. Trotzdem zog Lynch, unterstützt durch Peters, nur ganz behutsam am Höhensteuer. Ein einziger Ruck, und die ganze sensible Maschine konnte sich in ihre Einzelteile zerlegen. Endlich hatte er sie in Gewalt. Die Fahrt ging zurück. Die Alarmglocke verstummte. Die Boeing war, als er sie wieder in den Horizontalflug zurückgezwungen hatte, noch immer voll flugfähig. Er landete sie einwandfrei auf dem Flughafen Gander. Nach der Landung sollen die schockierten Passagiere immerhin so weit beisammen gewesen sein, dass sie frenetischen Beifall klatschten, ein Verfahren, das ansonsten nur auf Charterflügen nach Teneriffa, Las Palmas oder Madeira stattfindet. Alle Passagiere flogen dann mit der gleichen Fluggesellschaft, wenn auch mit einer anderen Maschine, von Gander weiter nach New York. Einerseits ein deutliches Zeichen für das Vertrauen zur Fluggesellschaft. Andererseits gibt es auch kaum andere Möglichkeiten, komfortabel von Gander nach New York zu gelangen. Boeing konnte ein Plus für sich verbuchen. Sein erster Sprössling aus der erfolgsversprechenden Jet-Familie hatte sich bestens bewährt. Trotz der Überschreitung der Schallgrenze, trotz einiger leichter Verformungen, war das Flugzeug noch immer flugfähig. Zwar ließ man es nicht mit Passagieren zum Hauptwerk in Seattle fliegen, doch die Werkpiloten hatten keine Schwierigkeiten auf dem Überführungsflug. Es war das einzige Mal, dass eine Boeing 707 mit Passagieren an Bord durch die Schallmauer brach. Die Ingenieure gingen fieberhaft auf Fehlersuche. Sie fanden den technischen Übeltäter im Autopiloten, der die Höhe nicht gehalten hatte. Die Maschine war in einen leichten Gleitflug übergegangen und dadurch in den verbotenen Überschallbereich geraten. Dem Co-Piloten wurde eine Menge Schuld zugesprochen. Er hatte weder die Autopilotstörung noch den Höhenverlust rechtzeitig bemerkt, weil er mit Schreibarbeiten beschäftigt gewesen war. Andererseits verfügte damals der Autopilot auch nicht über eine eindeutige Warnung, die einen solchen schweren Störfall deutlich genug anzeigte. Danach wurde das Autopilotensystem geändert, gleichzeitig aber auch verfügt, dass Piloten sich nicht länger als unbedingt nötig aus dem Cockpit entfernen sollten. Eine Maßnahme, die die Presse- und Public-Relations-Chefs gar nicht gern sehen. Ihnen geht es um den persönlichen Kontakt des Kommandanten mit zumindest ihren erster Klasse Passagieren. Von den internen fliegerischen Problemen verstehen Sie ohnehin nichts.